Gleich am ersten Tag im Jahr hoffen wir, Ihre Sinne zu schärfen für das Ungewohnte und mit Einschränkung auch Anspruchsvolle. Denn am heutigen Abend sollen Sie sich wie ein Konzertliebhaber fühlen, der einem opulenten Werk lauscht. Der Regisseur und Komponist Heinz von Kramer hat ein musikalisches Hörwerk geschaffen, bestehend aus 12 Klangtableaus, deren Textgrundlage ein Roman von Hugo Ball ist. Tenderenda, der Fantast. Hugo Ball, Dichter, Schauspieler und Theaterdramaturg, begründete den Zürcher Dadaismus. Sein Roman, noch unter dem Eindruck des Ersten Weltkriegs entstanden, lässt die Mächte der Zeit, die Ideologen und Ideenträger wie Klerus, Bieder, Bürgertum und Militär in einem grotesken Totentanz lautpoetisch aufeinandertreffen. Sie spielen lachend am Abgrund der von ihnen selbst entworfenen Höllen. In der Hörspielinszenierung hat Tenderenda, der Fantast, nichts von seiner heutigen Gültigkeit und Sprengkraft eingebüßt, so das Urteil der Jury, die das Werk zum Hörspiel des Monats September 2000 erkor. Olifanto. Bambla, o falibambla. Ossigamfa, blauem. Egiga goramen, higo bloiko ursula huiu, hollaka, hollala, anlogo bum, blago, hollaka, hollala, osso fataka, hollaka, hollala, champa vula vussa olobo, eistatago, eschige subada, volobo subudu, hollaka, basubada, Tumba, ba, kumba, kumsa, ba, umma. Ba, Die Nervensysteme sind äußerst sensibel geworden. Absoluter Tanz, absolute Poesie, absolute Kunst. Gemeint ist, dass ein Minimum von Eindrücken genügt, um außergewöhnliche Bildformen hervorzurufen. Alle Welt ist medial geworden. Vor Angst, vor Schreck, vor Qual oder weil es keine Gesetze mehr gibt. Wer weiß es? Worte tauchen auf, Schultern von Worten, Beine, Arme, Hände von Worten, Au, Oi, U. Man soll nicht zu viel Worte aufkommen lassen. Auf die Verbindung kommt es an und dass sie vorher ein bisschen unterbrochen wird. Ich will keine Worte, die andere erfunden haben. Alle Worte haben andere erfunden. Ich will meinen eigenen Unfug, meinen eigenen Rhythmus und Vokale und Konsonanten dazu, die ihm entsprechen, die von mir selbst sind. Wenn diese Schwingung 7 Ellen lang ist, will ich füglich Worte dazu, die 7 Ellen lang sind. Die Worte des Herrn Schulze haben nur 2,5 Zentimeter. Angok. Angok. Dirri. Rugaba. Dirri. Rugaba. Dirri. Da kann man nun so recht sehen, wie die artikulierte Sprache entsteht. Ich lasse die Vokale kobolzen. Ich lasse die Laute ganz einfach fallen, etwa wie eine Katze miaut. Ein Vers ist mir die Gelegenheit, allen Schmutz abzutun. Ich will die Sprache hier selber fallen lassen. Diese vermaledeite Sprache, an der Schmutz klebt, wie von Maklerhänden, die Münzen abgegriffen haben. Das Wort will ich haben, wo es aufhört und wo es anfängt. Dada ist das Herz der Worte. Warum soll ich es nicht finden? Das Wort außerhalb eurer Sphäre, eurer Stickluft, dieser lächerlichen Impotenz, eurer stupenden Selbstzufriedenheit, außerhalb dieser Nachrednerschaft, eurer offensichtlichen Beschränktheit. Das Wort, meine Herren, das Wort ist eine öffentliche Angelegenheit ersten Ranges. Und Dada ist das Herz der Worte.

Glasscherben des zerbrochenen Wunderspiegels aber zerschnitten die Häuser. Zerschnitten die Menschen, das Vieh, die Seiltänzereien, die Fördergruben und alle Ungläubigen. Sodass sich die Zahl der Verschnittenen mehrte von Tag zu Tag. Das Karussellpferd Johann. Eines ist gewiss, Intelligenz ist Dilettantismus. Intelligenz blufft uns nicht mehr. Sie schauen hinein, wir schauen heraus. Du hast recht, Intelligenz ist verdächtig. Scharfs und verblühte Reklamechefs. Die Welt ist Kess und voll Epilepsie. Das Ding an sich ist heute ein Schubwurzmittel. Genug, mir wird übel, wenn ich von Gesetz höre und von Kontrast und von also und folglich. Ich hasse die Addition und die Niedertracht. Man soll eine Möwe, die in der Sonne ihre Schwingen putzt, auf sich beruhen lassen und nicht also zu ihr sagen. Sie leidet darunter. Also, lasset uns das Karussellpferd Johann in Sicherheit bringen und einen Kantus singen auf das Fabelhafte. Ich weiß nicht. Wir sollten doch wohl wirklich das Karussellpferd Johann lieber in Sicherheit bringen. Es sind Anzeichen vorhanden, dass Schlimmes bevorsteht. In der Tat waren Anzeichen vorhanden. Ein Kopf war gefunden worden, der schrie Blut, Blut, unstillbar. Und Petersilien wuchsen ihm über die Backenknochen. Die Thermometer standen voll Blut. Und die Muskelstrecker funktionierten nicht mehr. In den Bankhäusern diskontierte man die Wacht am Rhein. Wohl, wohl. Lasset uns das Karussellpferd Johann in Sicherheit bringen. Man weiß nicht, was kommen mag. Auf himmelblauer Tenne, mit großen Augen, ganz in Schweiß gebadet, stand das Karussellpferd Johann. Nein, nein, nein, hier bin ich geboren, hier will ich auch sterben. Das war aber eine Unwahrheit. Denn Johanns Mutter stammte aus Dänemark. Der Vater war Ungar. Man wurde sich aber doch einig und floh noch in selber Nacht. Pablo, hier hat die Welt ein Ende. Hier ist eine Wand. Hier geht es nicht weiter. Tatsache. Wir stehen vor einer Wand. Hier geht es nicht weiter. Gundelfleck, steck die Laterne an. Kommen Sie näher, meine Herren. Ich bin der Häuptling Feuerschein und ich

aus Schnee, die trällernden Hosen und Rock in Tö. Oh la la, lo la la, lo la la, lo, da sagte der Flötenbock sowieso. Die tönerne Taube fällt vom Dach, der doppelte Johann springt hier nach. Oh la la, lo und bimoli, mamai, auf eisernen Geigen ratzen zwei. Kunstfiguren. Das Pferd und der Esel schaukeln schief auf den Schnee, an der aus der Tiefe lief. Die blaue Kuh verkrachte sich eins, da sangen sie alle das einmal eins. Oh la la, lo la la, lo la la, lo, der Kopf ist aus Glas und die Hände aus Stroh. Oh la la, lo la la, lo la la, lo. Landschaftsbild aus dem oberen Inferno. Ein Konzert heilloser Geräusche, das selbst die Tiere in Erstaunen setzte. Die Tiere sind zum Teil als Musikanten aufgetreten, sogenannte Katzenmusik. Zum Teil in ausgestopftem Zustand und als Staffage. Die Tanten aus der siebenten Dimension beteiligten sich auf ihre obszöne Weise am Hexensabbat. Satanopolis. Ein Journalist ist entkommen. Die Trauergestalt hat ihr die Weideplätze von Satanopolis überschattet. Zieht gegen ihn zu Felde. Das Revolutionstribunal versammelt sich schon. Zu Felde gegen ihn. Er ist die Spitzenköpfe unserer Distel. Er weidet ganz vergnügt und hat sich unterschiedlichen Unfug zu Schulden kommen lassen. Aber er ist nirgends zu finden. Doch, doch. Das ist das Haus. Das da auf dem Hügel, wo die Pfanne der Dreieinigkeit steht. Und stellt mit Stocklaternen das Haus. Schon leuchten ihre Mondhörner halb in die Nacht. Kommt alle. Vogelkäfige in der Hand. Sie haben da einen schönen Kanitklopfer, Herr Meier. Spinöser Affront, Herr Schmidt. Nein, nein. Ich besteige jetzt meine Schindmähre, die meine Krankheit ist, und reite verdrossen davon. Das Haus, das ich besetzt halte, wird das Mondhaus genannt. Ich habe es gut verbarrikadiert mit Matratzen aus Ätherwellen. Und habe die Pfanne oben aufs Dach gesetzt, sodass ich unter dem ganz besonderen Schutze des Himmels stehe. Nähren kann ich mich von Kalmus, Kefir und Konfekt. Auch habe ich um mich die Leichname der Abgeschiedenen, die in großen Mengen von der Erde durch meinen Schornstein herniedergefallen sind. So lässt es sich für einige Wochen bequem aushalten. Ich sorge mich deshalb nicht sehr. Fühle mich vielmehr wohl und studiere zum Zeitvertreib die 27 verschiedenen Arten des Sitzens und Spuckes. Ich heiße übrigens Lilienstein. Wir strecken den Guillotinen vor ihr! Verlangen die Journalisten zu stürmen! Stürmt den Journalisten! Stürmt den Journalisten! Halt! Halt! Warten wir erst die Sitzung im Rathaus des Teufels ab! Fein! viele Sklaven. Ihr habt sie verhandelt. Sagt, was wurde als Preis euch gegeben? Schluss! Schluss damit! Das ist doch ein ganz gespreizter Einfallspinsel. Dieser Teufel! Gleich soll er seine Späße lassen. Wir wollen lieber beraten, ob man das Haus, das Lilienstein mit dem Kneifer besetzt hält, durch Tanz einäschern. Oder aber besser von Flöhen und Wanzen verzehren lassen sollte. Da kriege ich doch gleich das große Beine schwingen. Also, Herrschaften, ich meine, der Unterleib Maras endete in einem Dolch. Zur Sache! Zur Sache! Er hat die Matratzen aus Ätherwellen vor seinem Haus, der Kerl, und die Lügentürme schwanken um ihn im Gebäude ihres Fundamentes. Er hat sich mit Leichenfett eingerieben und sich unempfindlich gemacht. Zieht also in Horden von Leuten mit je einer Trommel am Gürtel noch einmal hin. Vielleicht, und dass es gelingen möge. Da ist er. Seht ihr ihn, den Lilienstein? Wie er bei voller Beleuchtung einher spaziert. Und der Rauch seines Mittagessens steigt oben aus seinem Schornstein. Ich kann euch sagen, das wurmt mich schon mächtig. Weiß einer, wie wir ihn da herausbekommen? Ich hab da so eine Idee. Wir müssten Hundekraut und Honig über sein Haus werfen. Ja, ja, ja, das ist gut. Gut. Das machen wir. Los, alle Mann, werf, werf! Seht ihr? Da muss er heraus. Und jetzt verfolgt ihn! Hinterher! Hinterher! Hinweg. Hinweg. Eine Apoplexie wälzt sich in himmelblauen Bändern. Blaudurstige Schnecken kriechen. Da, hoppla. Wer über diesen Phallus gestolpert ist, kennt alle anderen. Und vorbei an einem Tintenfisch, der die griechische Grammatik lernt und wie Luzipil fährt. Und vorbei an den Lampentürmen und Hochöfen, in denen die Leichen der toten Soldaten flammen. Und schon bin ich ihnen entkommen. Schon hat man mich vergessen und geht seiner Wege. Schon bin ich auf dem Corso des Italien. Auf himmelblauen Pferdchen reitet man hier aus. Und die Damen tragen langstielige Sonnenschirme. Denn es ist heiß. Zitti, zitti. Da ist er. Zitti, da. Auf dem Sonnenschirm jener Dame dort. Er hat sich ein Nest gebaut. Zitti, brütet er. Aber das wird ihm nichts helfen. Zerrt sie nur hin und her, die Dame. Schifft sie. Bespeit sie. Gebt ihr einen Stoß ins Gesäß. Denn gewiss ist sie eine Spitze. Da fällt er heraus aus dem Nest. Und sie die Eier mit ihm. Jetzt reißt ihm doch den Papier. Vor Gericht! Vor Gericht! Vor Gericht mit ihm! Da sich der Teufel zum Anwalt des Angeklagten erklärt hat, erteile ich ihm das Wort. Afterreden und Schläfrigkeit. Was wollt ihr von ihm? Sehet, da steht ein Mensch. Wollt ihr, dass ich meine Hände in Unschuld wasche, oder soll er geschunden werden? Gib ihn heraus! Gott, den Teufel gelästert! Er ist ein Journalist! Er hat unser Mondhaus befleckt und sich ein Nest gebaut auf dem Sonnenschirm einer Dame. Verteidige dich! Lilienstein! Seht mich hier auf den Knien, die Sterne beschwörend, den Mond und euch, die Menge. Autolachs ist das Beste. Das beste Abführmittel ist Autolachs. Es besteht aus Pflanzenextrakten. Hören Sie mich? Aus Pflanzenextrakten. Es braucht kaum erwähnt zu werden, dass es sich um ein Erzeugnis der deutschen Industrie handelt. Nehmet hin dieses Rezept. Ich beschwöre euch, lasset mich laufen dafür. Was habe ich euch getan, dass ihr mich also verfolget? Siehe, ich bin der König der Juden. Sapperment, Sapperment! Sollte man das für möglich halten? Ans Kreuz mit ihm! Ans Kreuz mit ihm! Der Angeklagte wird verurteilt, sein knopfig, selbstgedrehtes aufzuessen. Und der Tuifele Maler Meideles soll ihn porträtieren, ehe er dem Schinder überliefert wird. Ferner sollen alle Fahnen von Hohn und Lauge tropfen. Dies war eine der mystischen Begebenheiten, die sich in der untersten Tintenhölle ereignen. Sie ist für ein Publikum von Gespenstern und Abgeschiedenen bestimmt, für satanopolitanische Eingeweihte und Habitués und setzt eine Kenntnis der Personen und des Lokals, eine Vertrautheit mit unterirdischen Einrichtungen voraus. Und jetzt wenden wir uns der Geburt des Dadaismus zu. Grand Hotel Metaphysique. In einem Fahrstuhl aus Tulpen und Hyazinthen begab ich mich auf die Plattform des Grand Hotel Metaphysique. Das Hotel war aus Gummi erbaut und porös. Die oberen Stockwerke hingen mit Firsten und Kanten weit vornüber. Ganz oben harrten meiner, der Zeremonienmeister, der die astronomischen Geräte zu ordnen hatte, der Jubelesel, der gierig aus einem Kübel voll Himbeersaft sich erlabte, und Musikon, unsere liebe Frau, aufgebaut ganz aus Passacaglien und Fugen. Das schlanke Bein Molche-Molches war mit Chrysanthemen ganz umwickelt, so dass sie beim Gehen nur spärlich ausschreiten konnte. Die rosenblätterne Zunge stieß flatternd ein wenig über die Zähne hervor. Goldregen hing ihr vom Auge herab. Und die schwarze Decke des Himmelbetts, das ihr bereitet stand, war bemalt mit silbernen Hunden. Als ich entkleidet war und der Glanz meiner Augen die Himmel färbte, ei ja, da schrie der Jubelesel mit weithin vernehmlicher Stimme: Willkommen! Der Zeremonienmeister verbeugte sich weithin vielmals. Musikon aber, als Goldflamme stets um das Himmelbett tanzend, hob plötzlich die Arme und siehe, von Violinen schattete es über die Stadt. Meine Augen verflammten. Ein Anfüllen meines Leibes vollzog sich mit Korn, Weihrauch und Myrren, dass sich die Decken des Bettes hoben und wölbten. Mit allerlei Samen und Frucht stieg die Fracht meines Leibes, das knatternd die Wickel zersprangen, darein er gebunden war. Da machte sich alles rachitische Volk der Umgebung auf, die Geburt zu verhindern, die dem verödeten Lande drohte mit Fruchtbarkeit. Pete Bride, die Totenblume am Hut, wuchs zeternd auf seinem Holzbein. Giftlache prägte sich auf seiner Backe. Und da war Pimperling mit dem Abschraubekopf. Das Trommelfell hing ihm zu beiden Seiten, zerknüllt aus den Ohren. Und da war Toto, der diesen Namen hatte, sonst nichts. Aus der Stube der Abgeschiedenen eilten sie grimmig herbei, dem Unerhörten erbost zu begegnen. Hier oben derweilen versuchte der Gottheit geschäftiger Finger vergebens, den jungen Herrn Phytus hervorzulocken aus meinem rumorenden Leibe. Schon war es an dem, dass er vorsichtig lugte aus ragendem Muttertore. Aber mit schlauerem Fuchsgesicht zog er sich blinzelnd wieder zurück, als er die vier, Job, Musikon, Gottheit und Jubeleseln mit Schmetterlingsnetzen, Stöcken und Stangen und einem nassen Waschlappen vereinigt sah, ihn zu empfangen. Da wurden die Unten ganz ratlos und zogen die Kartoffelseele zu Rat und beschlossen, das liebliche Schauspiel des Grand Hotel Metaphysik mit Gewalt zu erstürmen. Als ersten der Katapulte rollten sie heran den Modegötz. Das ist ein mit Similisteinen und mit orientalischem Trödel beladener, funkelnder Spitzkopf mit niedriger Stirne. Schwarzhalsig rage ich mit Schellen behangen die Stimmgabel des Lasters hoch in der erhobenen Rechten. Mit 600 selbstgelenkigen Armen verdrehe ich die Tatsachen und die Geschichte. Am hintersten Rückenwirbel ist auch ein Blechkasten angebracht mit Knallgebläse. Und so die ölgesalbte Entleerung stattfindet, entstürzen mir afterlings Generäle und Bandenführer, Menschen unähnlich. Und mit den Gesichtern im Kote schleifend. Doch senkt ihm von oben Job mit Musikons Hilfe die Zündschnur tief in den Magen. Und da er mit Hesper, Sulfurio, Akonit und Schwefelsäure geladen ist, so sprengen sie ihn und vereiteln den Anschlag. Als zweiten Götzen bringt man den bärtigen Hund, dass er mit urchigem Brüllen und Geifer die zärtliche Anekdote wegspüle von der Plattform des Grand Hotel Metaphysik. Und schon fauche ich heran, vorgespannt ein auf Rollrädern laufenden Kirche, hinter deren Gardinen ängstliche Priester, Prälaten, Dekane und Summi-Episkopi Ausschau halten. 5 grätige Rückenwirbel schleppen mein räudiges Fell, in das Truppen hineintätowiert sind. Auf fliehender Stirne thront Abbild von Golgatha. Gefüttert mit einem Häcksel aus Kraftlinien stand ich bislang im Stalle der Allegorie. Nun rolle ich heran, mein Erstaunen zu pusten, wieder die Klangstücke Musikon. Doch seine Wut überschlägt sich. Noch ehe sein Atem den Dachfirst erreichen kann, krümmt er den Rücken

da hänselte der Tod. Und flog auf die oberste Stufe und tat seine Großduftei auf, um seine Autorität zu beweisen. Da schlug ihm Gott die Kategorientafel auf den Kopf, dass sie zerschellte, und tanzte weiter mit männlichen Schnörkeln und rotigen Schleifen. Die Kategorientafel aber zerstampfte der Tod, die Gespenster aber verspeiseten sie. Da machte der Tod einen Aschenregen aus dem Schwarzsauer der Hobelspäne, die für die Särge bestimmt sind, und schrie: Schokofrerhühnblage! La totalité de blage! Humanité! Und knackte dazu mit den Sargdeckeln seiner Backen. Die Späne aber fielen ringsum hernieder, die Gespenster aber verzehrten sie. Da senkte Gott die Trompete nach unten und rief: Satana! Satana! Rebellion! Und es erschien der rote Mann, die falsche Majestät, und erschlug den Tod, dass kein Mensch in Fürder mehr erkennen konnte. Und die Gespenster verspeiseten ihn. Aber siehe, da wurden sie sehr mächtig und schrien: Man reiche uns einen gebratenen Dichter! Kuh, du bist unser! Des Teufels! Freiheit! Verbrüderung! Himmel! Du bist unser! Des Teufels! Unsrigkeit und Knausrigkeit! Was soll nun dieses heißen? Da überließ ihnen der Herr den gebratenen Dichter. Die Gespenster aber hockten sich nieder im Kreis, entkeimten ihn, pellten die Kruste ab und den Federflaum und verspeiseten ihn. Und der Gespenster Jüngstes hielt ihm die Totenrede. Dieser war ein Psychophakt, kein Mensch. Hermaphrodit vom Kopf bis zur Sohle. Einer Wunderzwiebel der Geistigkeit. Herrliches liegt hier verschüttet in einem Wust unvergorener, abstrakt verbliebener Rednerei. Subjektivistische Ekstatik vermochte nicht immer theatralischem Selbstzweck sich zu entheben. Stämmiger Schwärmer und fakirhafter Erlösungssucher, hohe Priester und Seher, Queller und Sporn des tyrambischen Schwunges, und fügt seinem löblichen Vorbild herbe Beeinträchtigung, der einzige Umstand bei, dass Max Reinhardt, dessen schöpferische Regie den Aufriss der einzelnen Visionen befruchtete, sein Können dem Könner erst lange nach dessen Hingang hat spenden dürfen. Requies grad in pace. Und sie verspeiseten ihn. Den Leichenredner aber verspeiseten sie ebenfalls. Und die Teller verspeiseten sie. Und die Gabeln verspeiseten sie. Und den Tanzplatz ebenfalls. Oh, wie gut war es, dass der Herr sich der Szene vorher enthoben hatte. Sie hätten auch ihn verspeist. Hymnus 2. Totentänze zum Begräbnisfest. Wir unsere Ehrenjungfrauen beiseite schob, unsere Blumensträuße und Parfüme und unsere rauschenden Drogen mit Trommarum, Pfeifen, Schellen, mit hellen Chinellen und Redeschwellen grüßen wir dich. Lege den Ring deiner Allmacht uns in die Nase und einen Zaun in den Kinnbacken. Zähle du unsere Herrlichkeit. Einen großen Tanz führen wir auf in Kleidern aus Lumpen und Papier, aus Fensterglas, Dach, Pappe und Zement. Unsere altdeutschen Knotenstöcke schwingen wir, bemalt mit Runen und Hakenkreuzen. Vom Nabel bis zu den Knien dauert dein Reich und der lutheranische Kabelbau weht. Von den Nachstellungen der Ketzer und Utopisten, der Widersacher und Propheten, erlöse uns, o Herr. Von den Anmaßungen der Theoretikaster und Liturgiker, von den vereinigten Glockenspielern, erlöse uns, o Herr. Aus diesem Lande der Fichtenkäfer, der mastalte Kuchen und der mit Toten scheinende Fass auf dem Orte, führe uns weg, o oh Herr, führe uns weg, o oh Herr, führe uns weg, o oh Herr. Der Verwesungsdirigent. Alle waren sich schon einig. Da reichte der Verwesungsdirigent sein Rücktrittsgesuch ein. Just an dem Tage, an dem das letzte Begräbnis stattfand. Die Abgeschiedenen hatten sich bereits vollzählig versammelt. Sie unterdrückten notdürftig ihren Geruch, schnallten sich die Unterkiefer fest und reichten Parfum herum. Den Pferdekadaver, der die Begräbniskutsche zu ziehen hatte, hüllten sie ein in ein Messgewand, damit seine wurmreiche Blöße nicht aufdringlich möchten sie sehen sein. Und nun erhebt der Zeremonienmeister des finsteren Vorgangs seine Stimme und liest aus dem Festprogramm. Gott, dem Allmächtigen, hat es gefallen, unsere Urahne, Großmutter, Mutter und Kind, Herrn Gottlieb Zwischenzahn, von der Firma Zwischenzahn, Kiefer und Co., Wurst- und Fleischwaren Argon, zu sich abzuberufen. Hei, schied er hin, dau, schied er hin. Des verblichenen Hinschied ist mustergiltig. Allzeit war er ein treuer Diener der Kirche. Ihn begleitet die Kundgebung unseres unflätigen Beileids, die tief empfundene Schmerzovation seiner Verwandten und Freunde, die in richtiger Erkenntnis der windigen Situation sich vor ihm bei Zeit aus dem Staube macht. Ei, schied er hin, dau, schied er hin. Und bleibt noch hinzuzufügen, dass unter der Leitung des Verstorbenen die Wurstfabrik jetzt brach liegt, ehedem wurde ins Leben gerufen. Da setzt der Trauerzug sich in Bewegung. Und der Verwesungsdirigent ist auf das Podium gestiegen. Und dirigiert zum letzten Mal. Und sein Famulus macht den Donner auf einem Kuchenblech. Und während der duftende Zug in den Straßen verschwindet, vernimmt man die Worte der Korybanten. Jeder steht im Hafen landet, abgebrüht und ganz verschandet, hin und her und selbst geschoben, abgesetzt und aufgehoben, fürchtet jetzt des Gauches Seele, dass die Dividende fehle, wird sein Geist im Geist erröten, er ihn flöten. Und der Pfarrer stochert mit dem Kirchenkreuz die Überbleibsel im Sarg zurecht, während der Famulus donnert und der Verwesungsdirigent dirigiert. Bringen ihn all hier getragen, platzt auf einen Leichenwagen, legen ihn auf Himmels Boden, eingewickelt ganz in Quoten, salben ihm die Augenlinde mit reichsdeutscher Adlertinte, über seinen müden Haupte schwebt, was er zusammenklaubte, schwebt, was er zusammenklaubte. Zur Linken aber hat der Dichtklub Üppiger Schenkel seine Vibrationsmaschinen aufgestellt. Mächtige Katapulte, mit denen die leiseste Schwingung des Seelenlebens und der Verwesung aufzufangen und zu berechnen war. Aber sie hatten auch die Waschmaschine der Banalisierung dabei, in die man von oben die Wirklichkeit stoppt, um sie mit Zahnrad und Quirl zu entwerten. Und da die Finsternis aller Augen blendet, nehmen einige die Gelegenheit wahr, ein wüstes, erotisches Treiben zu entfalten. Schlamm, Mörtel und Steine schleppen sie herbei und backen daraus eine gigantische Vulva. Geburtstag der Göttin Ta-Hu-Re. Man nenne mir Namen und Herkunft dieser Gesellen, Famulus. Habet Nachsicht, Herr Verwesungsdirigent. Es sind Idealisten. Ihr merkt's an dem glühenden Seelenleben. Sie sind aus dem Zwielicht geboren und haben vergessen zu sterben. Jetzt dichten Sie um den nackten Punkt. Sind Dekadente darunter? Transzendente Dekadente? Nein, es sind Nachtbuben darunter. Sie klettern auf das Denkmal des Dichtervaters Gleim und ruinieren die Aussicht. Sie scheinen es mit der Aktivität zu tun zu haben. Ja, mein Herr und Meister. Sie sind sehr geschäftig mit Ihrer Spille. Verzeihung, mit Ihrer Waschmaschine der Banalisierung. Menschlichkeit in Wort und Schrift. Kostenlose Menschlichkeit. Sternen, Stirne meiner Dulderkrone, Lampenkönig aus Jerusalem. Ich möchte eine Bemerkung machen. Schon wenn du die steile Treppe betrittst, Treppe betrittst. Tap, tap, mein Asthma. Fahre hin, du Kutsche. Hinter unseren Stirnen glühen die großen Abszesse. Übertreiben, Meister. Im Grunde ein harmloses Völkchen. Muss sie nicht deines Ärgers würdigen. Grob, ungeschlacht und herausfordernd sind sie. Es passt ihnen nicht, dass sie schuften sollen. Sie wollen den Platz an der Sonne. Gib ihnen einen Groschen für ihre Kollekte und einen Groschen für jenen dort, der das Klaglied bläst auf der Speiseröhre. Scheuch sie heraus, Serpent, aus ihren Löchern. Es schmerzt mich, sie so sitzen zu sehen. Sie wollen hier sitzen bleiben und ihre Großgehirnrinde verzehren. Mehr wollen sie nicht. Auch haben sie keine Beinkleider mehr. Sie haben alles geopfert, bis auf das Hemd. Wirf ihnen Abdulhamids braune Hose zu und lass uns weitergehen. Da ist nicht zu helfen. Wahrlich, es könnte bei einiger Überreizung ihres Gemütes der Fall eintreten, dass sie mit Drohungen kommen, die Plempe uns an den Magen zu setzen, weil wir nicht Anstalten machen, ihre Erlebnisse aufzukaufen. Bei Gott, ein verwegener Menschenschlag. Hymnus 3. Erster Chor der Dichter, zweiter Chor der Dichter. Kleinlaut folgen wir dir. Aus den Zahlen, die uns gebannt hielten, lösen sich unsere Füße. Aus den Massen, die in uns gebrannt waren, strömt Süße. Rares eintauschen wir gegen Bares, Wahres gegen Unklares. Eins gegen zwei, eins gegen zwei und die Nachthauptstadt gegen Benares. Eins gegen zwei,

solches gesehen. In keinem Jahrhundert. Die Feuer- und Schneehähne stieben entsetzt aus der Tiefe. Die heiseren Kühe putzen einander die Nasen. Auf der Smaragdwiese wandelt der Buchstabenbaum. Da kommen der Flötenbock, Puderbock, Trüppelnbock, recken die Hälse. Da steht im Hintergrund ein Vogelhaus. Drin sitzt der Kadudahahn und schäumt Sterne. Die Tulpe ist eine Gartenblume. Schön, aber geruchlos. Auf einer Höllenmaschine kann man nicht Kaffee kochen. In gremio matris sede sapientia patris. So ist's mit der Tulpe. In der Erde hat sie eine Zwiebel. Darum ist sie eine Zwiebelpflanze. Epileptiker fallen all hier von den Bäumen. Das blaue Pfeifen mächtiger Siphone lockt. Das Bild sakrosankter Dreieinigkeit glüht über dem Buchstabenbaum. Erstaunet Sie nicht, Frau Goldkopf, die hohe Kindlichkeit aller Begebenheiten? Oh, Sie, mit Ihren fanatischen, weltstürmenden Gedanken. Tanzende Tiere sind wir, in ragendem Kopfputz. Wir ringen um Nüchternheit. Wahrlich vergebens. Wer von wem weiß was? Doch erinnern Sie sich, Sambuco. 5 Häuser auf einer grünen Wand. Der Boden, auf dem Sie da stehen, dreieckiger Glasscherben im Weltenraum. Coco, der grüne Gott, hat uns verzaubert. Coco? Das ist unser Sohn? Warum wollen Sie Weltschmerz spielen? Ihre Distanz und Melancholie, Ihre Altklugheit und Erfahrung, bedenken Sie nur. Mund, Stirne und Augenhöhlen verschüttet von Safran. Coco, der grüne Gott, einst schwirrte in Freiheit über dem Marktplatz im Reiche Sambuco. Da fing man ihn ein und setzte ihm Gitter aus grobem Draht und fütterte ihn mit Pomade und mit den Unterröcken der alten Weiber. Traurig und einsam saß er auf seinem Holzpflock. Breite, gepolsterte Straßen für ihn, wenn er zurückkehrt. Wenn er wiederkehrte aus der Haft der obeinigen Räuber. Er wird die Verzauberung lösen, die uns besessen hält. So geschehe es. Wenn Metatron stampfend die Firmamente durchreitet. Die Erde wird er an den 4 Enden fassen und die Gottlosen daraus schütteln. Beruhigen Sie sich, Madame, wenn ich bitten darf. Lassen Sie uns auf den farbigen Esel steigen und über den Abgrund gemächlich hinunterreiten. Einen Moment nur, wenn es gefällig ist, damit ich die Sonne, dies Eitergeschwür, mit der Feuerzange anpacke und ihm den gesteigerten Weg zuweise. Wie? Wie bitte? Was ist? Ach so, ach ja. Zum Kehraus ein Vers des Herrn Dichterfürsten Johann von Goethe. Das Voll und Ganze wird ihr Ereignis. Im Totentanze strebt es zum Gleichnis. Das Unerhörte, hier tritt es ein. In grellem Lichte verworfen sein. Ballspiele oder im Herzen der Worte. Nach dem Roman Tenderender, der Fantast von Hugo Ball. Es sprachen Christine Heiß, Rosemarie Gerstenberg, Maren Kreumann, Ulla Willig, Hüseyin Çırpıcı, Hans Diehl, Reinhard Virchow, Philipp Scheppmann und Charles Wirtz. Ton und Technik Klaus Hoeneß und Birgit Schilling, Regieassistenz Nana Us, Musikcollagen, Funkeinrichtung und Regie Heinz von Krame. Eine Gemeinschaftsproduktion des Südwestrundfunks und Deutschlandradio Berlin aus dem Jahr 2000.